Kundgabe 4902. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.05.1950. Nützen der Kraft des göttlichen Wortes. Stärket euch ständig mit meinem Wort, das euch Labsal sein wird, in Zeiten tiefster Not, wie es aber auch zuvor schon euch Kraft und Stärkung einträgt für euren Willen und euren Glauben. Bedenket, dass mein Wort eine direkte Zuwendung von mir an euch ist und dass meine Gabe wahrlich von größter Wirksamkeit sein muss. Bedenket ferner, dass ich selbst mit meinem Wort bei euch bin, dass ihr die ewige Liebe selbst aufnehmet in euer Herz, so ihr mein Wort entgegennehmet. Die Kraft meines Wortes nützet ihr viel zu wenig, ansonsten ihr niemals schwach und mutlos sein könntet, ansonsten euch keine Sorge drücken würde und ihr stets froh und heiter euren Erdenweg gehen könntet. Ihr gebt euch viel zu wenig der Wirkung meines Wortes hin. Ihr vertiefet euch nicht genug in den Sinn des Wortes und schweifet mit euren Gedanken zu oft in die irdische Welt ab, die euch keineswegs zu ängstigen brauchte, so ihr nur euren Glauben festigen würdet, wozu euch mein Wort verhilft. Versenket euch des Öfteren in mein Wort und lasset mich also zu euch sprechen in jeder Notlage eures Lebens, in frohen wie in trüben Stunden. Mein Wort strahlt eine Kraft aus in euch, die euch alles ertragen oder schwach empfinden lässet, was euch drückt. Machet euer Herz stets aufnahmebereit für mich, der ich im Wort zu euch kommen will, um euch zu stärken und zu trösten. Ständig will ich mit meiner Liebe bei euch sein. Doch so ihr mir die Tür eures Herzens verschließet, indem ihr euch der Welt zuwendet, werdet ihr auch schwach sein und bleiben, weil von der Welt keine Kraft ausströmt, die eure Seele erquicket. Mein Wort allein ist Speise und Trank für eure Seele. Mein Wort ist die rechte Nahrung, die ihr ständig der Seele zuführen sollet. Wollet ihr auch mich mit dem Wort in euch aufnehmen? Mein Wort aufnehmen heißt aber nicht, es nur zu lesen oder mit den Ohren entgegenzunehmen, denn dann werdet ihr keine Kraft verspüren. Dann wird es unwirksam bleiben, denn dann sind es nur leere Buchstaben, in denen ich niemals sein kann. Verbindet euch in Gedanken innig mit mir und begehret mich zu hören, und dann lasset mich zu euch sprechen, und ihr werdet meine Gegenwart spüren an der Kraft, die euch mit jedem Wort von mir zuströmt. Ihr werdet es fühlen, dass ich zu euch rede, und glücklich sein, denn das Bewusstsein meiner Gegenwart erfüllt euch mit Ruhe und Frieden, mit einer inneren Glückseligkeit, die euch alles ertragen lässet, was um eurer Seele und auch um der Mitmenschen willen über euch zugelassen ist. Versenket euch in mein Wort, und die Wirkung meines Wortes wird nicht ausbleiben. Amen.